Lektion 3 Übung D A Lydia, kannst du das bitte erledigen? Lydia, kannst du das bitte absagen? Lydia, kannst du die bitte herunterdrehen? Lydia, kannst du das bitte verschieben? Lydia, kannst du die bitte vereinbaren? Lydia, kannst du das bitte ausfüllen?